Kapitel 2 Lehrjahre. Der Winter naht. Ich muss endlich einen richtigen Beruf lernen, sagt sich Eulenspiegel. Ein Handwerk. In einer Bäckerei ist es schön warm, aber als Bäcker muss man so früh aufstehen. Ein Schmied in Braunschweig sucht einen Gehilfen. Warum nicht? Denkt Till. Warm ist es in einer Schmiede auch. Dort wartet allerdings harte Arbeit auf ihn. Eulenspiegel muss oft stundenlang mit dem großen Blasebalg das Feuer anfachen. Der Schmied beginnt seine Arbeit am Eisen, legt es ins Feuer und ruft dann: Jetzt folge mir mit dem Balg! So tut er es immer. Eines Tages ruft er es wieder und geht dann aus der Schmiede nach draußen an den Fluss, wo er pinkeln will. Aber wer steht da hinter ihm? Eulenspiegel, den Balg auf dem Rücken. Ihr habt es doch gesagt, Meister. Folge mir mit dem Balg. Der Meister findet das nicht lustig. Abends fällt ihm etwas für den Neuen ein. Ab heute, denkt er, lasse ich die Knechte das Doppelte arbeiten. Ich wecke sie um Mitternacht. Da wird ihr Arbeitstag lang und sie schaffen etwas. Auch Eulenspiegel weckt man um Mitternacht. Was soll das? Fragt er. Der Meister antwortet: Das ist bei mir so Tradition. In den ersten Monaten dürfen die Knechte nur die halbe Nacht schlafen. Ach so, na dann. Wenige Minuten später steht Eulenspiegel in der Schmiede und facht das Feuer an. Auf dem Rücken trägt er sein Bett. Das Feuer wird immer stärker und kommt schon bis an die Bettdecke. Das sieht der Meister und fragt: Was soll das denn, Eulenspiegel? Nun, antwortet der, das ist bei mir so Tradition. Die halbe Nacht liege ich auf dem Bett, die halbe Nacht liegt es auf mir. Jetzt wird es dem Meister doch zu viel. Bring das Bett nach oben und dann kannst du auch gleich oben aus dem Haus fahren. So einen wie dich kann ich nicht brauchen. Eulenspiegel trägt das Bett ins Schlafzimmer. Dann macht er ein Loch ins Dach und steigt hinaus. Ich gehe dann, ruft er zum Meister herunter. Was zum Teufel? Eulenspiegel springt vom Dach. Der Meister läuft hinter ihm her, aber Eulenspiegel ist schneller. Das Dach muss der Schmied neu decken lassen. Schmied ist nichts für mich, weiß Eulenspiegel jetzt. In Staden sucht der Schuhmacher einen Gehilfen. Warum nicht? Denkt Eulenspiegel. Dieser Schuhmacher arbeitet selbst nicht so gern und erklärt dem neuen Knecht nur kurz, was er zu tun hat. Nimm das Leder hier und schneide es zu. Große und kleine Stücke, verstehst du? Ganz wie der Bauer sie im Stall hat, groß und klein. Dann geht er fort. Eulenspiegel nimmt das Leder und schneidet lauter kleine und große Tierfiguren aus. Schweine, Kühe, Schafe. Was ist das denn? Fragt der Schuhmacher. Groß und klein. Alles, was der Bauer im Stall hat, erklärt ihm Eulenspiegel. Schon gut, Eulenspiegel. Wir machen hier Schuhe, verstehst du? Und der Meister schneidet große und kleine Sohlen zu und große und kleine Lederstücke und näht sie zu Schuhen zusammen. Groß und klein, hast du jetzt verstanden? Das brauchst du nur zusammenzunähen, groß und klein. Dann geht er wieder hinaus auf den Markt. Eulenspiegel näht die kleinen Sohlen mit den großen Lederstücken zusammen. Kurze Zeit später kommt der Meister mit einem Bauern. Der bringt das Holz für den Kamin. Der Schuhmacher hat ihm gesagt, er kann bei ihm auch eine warme Suppe bekommen. Doch in der Küche ist niemand. Die Mägde sind ausgegangen. Da ruft der Schuhmacher Eulenspiegel. Mach dem Bauern eine warme Suppe, Eulenspiegel. Nimm einfach, was wir im Haus haben. Eulenspiegel sucht in der Küche und findet nur Brot. Das tut er ins Wasser und macht es heiß. Aber für eine gute Suppe, weiß Eulenspiegel, brauche ich auch Fett. Er sucht in allen Küchenschränken, aber er findet nichts. Ich soll doch nehmen, was ich im Haus habe. Er geht in die Werkstatt und holt das Fischfett, das man für die Schuhe nimmt. Er tut ein großes Stück in die Suppe. Das riecht nicht gut, aber dem Bauern schmeckt die Suppe. Die Suppe war lecker, hat geschmeckt wie neue Schuhe, sagt er dem Schuster, als der nach Hause kommt. Dann bedankt er sich und geht fort. Was ist denn das für eine Suppe, Eulenspiegel? Fragt der Schuhmacher. Nun, ich habe genommen, was im Hause war. Das Fischfett aus der Werkstatt. Na gut, sagt der Schuster. Dem Bauern hat es ja geschmeckt. Aber ich brauche keinen Knecht, der immer das macht, was ich sage.